1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich, begrüße euch sehr herzlich zu unserer letzten Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr da seid und wie immer sind wir ganz offen und ganz Ohr für alle eure Themen. Immer freitags eine offene Radioshow, Telefon-Talkshow. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Silvia. Silvia ist 40. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Domian. Silvia. Hallo. Ja, und was geht's bei dir? Ja, ich wollte mit dir über meine Krankheit reden. Mhm. Was für eine Krankheit ist das? Die heißt Hidradenitis suppurativa oder halt auch Akne inversa genannt. Mhm. Ja, ist eine ziemlich üble Sache. Also Akne generell hat man so eine Vorstellung. Hatte ich früher auch, ist eine unangenehme Sache. Ja, das ist schon unangenehm genug, aber das ist halt noch ganz, ganz, ganz viel fieser. Ja. Ja, das sind so Hautentzündungen, also die bilden sich ganz tief in der Haut, die können auch so Fuchsbauten bilden, also sich so weiter wie das Gewebe fressen, kommen irgendwann an die Oberfläche. Und die einzige Möglichkeit, dieser Krankheit Einhalt zu bieten, ist halt ein operativer Eingriff. Und ich habe diese Krankheit seit meinem 23. Lebensjahr. Und seit dem 23. Lebensjahr? Ja. Mhm. Und hast du diese Akne am ganzen Körper oder nur an bestimmten Stellen? Nee, die bildet sich eigentlich nur an bestimmten Stellen, also sprich in der Leistenregion, geht runter bis ganz runter Richtung Probacken, ja. Geht bis in den Genitalbereich. Und sehr unangenehm. Absolut sehr. Unangenehm, ja. Und im Gesicht und Rücken auch? Nee, nur wie gesagt in dem Bereich und dann halt in den Achselregionen. In den Achselregionen. Und du sagst, es bilden sich so Fuchsbauten, das heißt so Unterhöhlungen unter der Haut, die dann ja, mit Alter verlaufen. Ja, richtig, richtig. Wie groß sind diese? Eitrig, ja, das kann man nie voraus sagen. Also es kann schon sein, dass du das dann oberflächlich merkst, also indem sich natürlich auch oberflächlich da irgendwie Beulen bilden? Beulen bilden, mhm. Genau, die dann auch anfangen weh zu tun, die auch verfärbt sind, so bläulich, grünlich, manchmal platzen sie auch auf, dann kommt schon ein bisschen Sekret raus. Okay. Aber letztendlich sieht der Operateur das erst, indem er das aufmacht, wie weit das gegangen ist, wie weit das rausnehmen muss, ob es genäht werden kann, ob es offen bleiben muss. Wie groß waren schon so Stellen bei dir? Ja, die letzte OP, also das war auch mit meine schlimmste, die war im Jahr 2005, mhm. Da war ich also über einen Monat im Krankenhaus, mhm. Und habe dann auch eine Hauttransplantation bekommen, weil das ließ sich dann nicht mehr schließen, das war also, mhm, schon ziemlich groß. Naja, wie groß soll ich sagen, wie ein halber Tennisball. Wie ein halber Tennisball, so groß. Größe und dann halt richtig tief runter, so bis Knochen schon, in der linken Leiste. Und das klingt auch so, als würde das sehr wehtun. Das tut tierisch weh, mhm. Ist also sehr schmerzhaft. Ich habe also auch schon Schmerzmittel bekommen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Teilweise auch gar nicht mehr wirken. Also. Und das war in dem Fall so schlimm, dass man oben das gar nicht richtig mehr zunehmen konnte, sondern dass man Haut transplantieren musste. Also das Schlimme an der Krankheit ist, sie ist ja rezidiv. Das heißt, sie ist immer wiederkehrend. Mhm. Ne? Es wird dann zwar gesagt, also wenn man dann wirklich, wirklich mal so tief schneidet und auch so viel wegnimmt, auch von der Region, wo halt nicht jetzt unbedingt was befallen ist, mhm, dass es dann heißt, dass es an diesen Stellen nicht wiederkommt. Mhm. Und naja, die Hoffnung hatte ich auch. Bei mir war es aber dann halt nicht der Fall. Also trotz dieses großen Eingriffs, ja, und der Transplantation ist es also an vereinzelten Stellen dort wiedergekommen. Und auch vermehrt wiedergekommen. Also ich bin in den 17 Jahren, ich weiß nicht wie oft, vielleicht schon 30 Mal operiert worden, ohne die ambulanten Eingriffe, mhm, jetzt mitzuzählen. Ach, du bist über 30 Mal schon im Krankenhaus operiert worden? Ja, sicher. Und es gab auch immer Ängste von wegen Narkose und überhaupt. Klar, ich meine, wenn ich jetzt das Gesundheitssystem damit einbeziehen soll, ich will aber jetzt da eine Sendung nicht sprengen. Ja, das heißt aber, dass die ganze Region, die ganze Unterleibsregion ja komplett vernarbt bei dir schon sein muss. Ja, absolut. Also ich bin mehrfach in beiden Leisten operiert. Ich bin auch schon bis in den Genitalbereich operiert. Also Das wollte ich gerade fragen. Gehen diese ja, wie nennt man das, Fisteln oder diese, ja, Alteransammlung auch in die Scheide rein? Angrenzen, also bis zu den Schamlippen hatte ich schon auf jeden Fall. Ja. Das heißt, ich stelle mir vor, dass du auch nicht eine sehr entspannte Sexualität haben kannst, weil das sicher also auch wehtut, oder? Hatte ich lange Zeit gar nicht, aber ich habe jetzt seit über 2,5 Jahren festen Freund, den Armin, der jetzt auch deine Sendung guckt, der ist auch ein Fan von dir. Hallo Armin. Ich ganz, ganz lieb grüßen möchte und ihm sagen möchte, dass ich ihn super lieb habe und ich ihn absolut liebe. Wie nett. Und der mir auch ganz, ganz viel in der Zeit beigestanden hat und mir auch sehr viel geholfen hat. Ja. Und da er auch aus dem Pflegeberuf kommt, mir also auch sehr viel Krankenhausaufenthalte erspart hat, indem er mich zu Hause gepflegt hat, ne, mich versorgt hat. Also, das heißt, du hast für ihn auch, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch Hemmungen hat und einen Charme hat, absolut, sich jemanden dann nackt zu zeigen. Und absolut, das ist wahrscheinlich kein so schöner Anblick. Aber Armin, es hat auch bei ihm eine Weile gedauert und er hat mich dann auch wirklich so langsam rangeführt und zu mir gesagt, hey Silvi, meine Güte, ich habe schon so viele Sachen gesehen und versorgt und. Ja, und mit der Zeit hat sich da echt so ein Vertrauen aufgebaut, dass das jetzt überhaupt kein Thema mehr ist und das hilft mir natürlich auch von der Psyche her absolut das weiter. Ich, das ne? Denn das liegt ja nicht nur auf dem Körper. Das haut ja auch psychisch sehr. Man kann diese Krankheit therapeutisch nicht irgendwie in den Griff kriegen, man muss es immer operieren. Ja, also man kann schon mit Antibiotika gegenwirken. Ja, das kann man ja nicht immer nehmen. Dass es dann weggeht. Und ich bin natürlich gegen viele Antibiotika auch schon resistent. Ist diese Krankheit immer da oder gibt es auch mal ein paar Wochen und ein paar Monate, wo nichts gewachsen ist? Also bei mir ist es eigentlich immer da. Ne? Mhm. Ich habe immer irgendwelche Stellchen, will ich jetzt mal nennen, die entzündlich sind, wo ich dann mit Antibiotika schon mal gegenwirke oder Salben, die antibiotische Salben oder mit so einer Wundspülung, Octanisept und so weiter. Ich weiß also schon ganz gut damit umzugehen. Wenn es so kleine Stellen sind, fummelst du da selbst mit der Hand auch dran rum und machst die auf vielleicht? Das ist auch schon passiert, ja und manche Leute auch schon zu mir gesagt haben, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, Mensch, wenn du eine Blutvergiftung kriegst oder was auch immer. Ja, aber du wirst es können, ne? Du wirst ja mittlerweile so firm darin sein. Ich kann ganz gut damit umgehen, zumal ich zumindest in den Bereichen, wo ich selber drankomme, ne? Warum ich mal so sagen. Also, man kann nichts machen. Man kann keine wirklich intensive Therapie vollziehen, dass du geheilt wirst. Nee, es gibt schon Vorbeugemaßnahmen, sprich also nicht zu rauchen, sich einigermaßen gesund gut, solche Sachen halt, aber letztendlich weggehen tut es nicht und gibt es ist auch nicht so erforscht, die wissen also auch gar nicht, wo das herkommt. Wollte ich gerade fragen, ja. Männer wie Weibland kriegen, dick oder dünn, groß oder klein. Und das kam damals auch von heute auf morgen, hattest du das? Ja. Irgendwann auf einmal, wie gesagt, 1990 werde ich nicht vergessen, weil da wollte ich, das erste Mal wollte ich in Urlaub fliegen. Ja, und dann hat mich das überrannt und da hatte ich das erste Mal, das war auch ziemlich schlimm, nach dem Krankenhausaufenthalt, eine 6-wöchige Pflege zu Hause. Da ist also eine Pflegekraft zu mir nach Hause gekommen, um diese Wunde zu versorgen. Die war also riesengroß, die war hautgroß. Auch im Leistenbereich? Ja, so hinten mehr schon so Po-Bereich, Po-Backenbereich. Ne? Boah, das heißt, über fast 20 Jahre schlägst du dich jetzt mit dieser Erkrankung rum. Ja. Dass das natürlich enorm auf die Psyche geht, ist mir klar. Ja, ich bin auch jetzt mittlerweile seit einigen Monaten, beziehungsweise seit einem Jahr in Behandlung. Habe jetzt von August bis Oktober eine psychosomatische Behandlung in der Tagesklinik hier gemacht. Gibt es eigentlich auch für diese Erkrankung, die so heftig ist, wie du sie gerade geschildert hast, Selbsthilfegruppen? Wo man sich austauschen kann. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, weil ich weiß, dass ich vielleicht auch über dich da vielleicht so Kontakte knüpfen kann. Ich habe also zurzeit kein Internet mehr, weil ich mir das finanziell nicht erlauben kann. Ich lebe also momentan von sehr wenig Krankengeld und einen Teil Hartz IV. Verstehe, dann sag bitte nochmal, wie die Krankheit ganz offiziell heißt. Die sie haben, werden sofort kapieren, das ist meine Erkrankung. Also das nennt sich Acne Inversa oder Hidradenitis Superativa. So, und du wärst ja interessiert an Menschen, die auch diese Erkrankung haben, mit denen in Kontakt zu kommen, vielleicht Informationen auszutauschen und vielleicht Tipps, um was man halt alles so reden kann, wenn man betroffen ist. Ja, wie gesagt, also ich bin insoweit informiert, dass es da also noch keine anderen Möglichkeiten gibt, dieser Krankheit Herr zu werden, aber vielleicht gibt es hier und da doch Betroffene, die da vielleicht doch noch andere Möglichkeiten haben oder also nachgeforscht haben, mal übers Ausland oder was auch immer. Helfen wir dir sehr gerne. Also ihr Lieben, wenn ihr eine Information habt oder selbst betroffen seid von dieser Erkrankung, so wie Silvia, dann mailt uns bitte an domian@wdr.de und wir reichen das weiter und stellen den Kontakt dann auch her zu Silvia. Und wenn ihr nicht mailen könnt, dann schreibt ganz einfach an den WDR-Redaktion Domian 1 Live 50 600 Köln. Ja. Und dann kommt das auch alles an. Aber schön ist zu hören, dass du einen Liebsten hast. Und wie bei allen Erkrankungen, wie du gerade auch schon gesagt hast, spielt die Seele und die Psyche eine große Rolle. Ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du dich jetzt fallen lassen kannst und die Seele auch baumeln lassen kannst bei deinem Freund, ist das schon eine tolle Sache. Und bei meinen Freunden. Ich habe auch ganz liebe Freunde, die mich immer unterstützen, die mich echt immer häufig im Krankenhaus besucht haben. Möchte ich eben erwähnen, meine Freundin Gitti und Harry, Formel-1-Fans und haben da echt auch ihre Fahrten für sausen lassen. Super. Das nach mir zu gucken. Hast du eigentlich so die latente Angst, dass diese Erkrankung auch noch woanders hinkriecht in deinem Körper, an deinem Körper, ins Gesicht oder an andere Stellen? Ja, die Ängste habe ich schon. Ne? Also ich habe also durch diese Sache natürlich auch ganz viele multiple andere Krankheiten. Ich habe auch Neurodermitis, die jetzt wieder zum Ausbruch gekommen ist, mein Immunsystem ist total geschwächt. Klar, das hängt alles zusammen dann. Das Schöne ist, ich habe in meiner Therapie mein altes Hobby wiedergefunden, das ist die Malerei. Versuche jetzt da auch ein bisschen Kontakte zu knüpfen, vielleicht auf dem Wege wieder so ein bisschen mehr Energie tanken zu können, auch wieder ein bisschen Anerkennung zu bekommen, weil ich bin natürlich sehr abgegrenzt, sozial momentan, auch finanziell bedingt. Ich verstehe. Ja, und also Silber, einfach mal ganz dreist, ganz kurz, vielleicht findet sich hier und da ein Zuschauer, der das jetzt auch hört. Und ich weiß, du hast ganz viele Anhänger und Fans und Zuhörer, ja, also der ein paar Mahlutensilien übrig hat, die er vielleicht nicht mehr braucht. Und dem kann ich dir gerne meine Adresse oder Telefonnummer geben. Okay. Ich bin für jede kleine Gabe dankbar, und wenn es nur ein Radiergummi ist. Okay, das, die Botschaft ist auch angekommen. Ansonsten helfen wir dir natürlich gerne weiter, sofern das in unserer Macht steht. Und bitte euch nochmal, die Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt und eine Information für Silvia, bitte meldet euch bei uns. Ja. So, der Silvia wünsche ich jetzt, der Silvia und ihrem Liebsten, dem Armin, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich dir auch. Und einen guten Rutsch und ein gutes Jahr 2008, ein gesünderes Jahr 2008. Ja. Ja, alles Liebe. Kämpfer, ich gebe nicht auf. Ja, das ist gut zu hören. Liebe Silvia. Ich bin Fan deiner Sendung. Ich finde es toll, dass ich mal mit dir reden durfte. Und wünsche dir und deiner Redaktion auch ein super tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch, und mach so weiter. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Silvia. Ich danke dir. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Mario. Und Mario ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo Domian. Hallo Mario, was ist dein Thema? Mein Thema ist so, ich würde sagen, der Spruch, ein Meister, wie sagt man so schön, es fällt kein Meister vom Himmel sozusagen. Ne? So sagt man, ja. Ja, genau, der zieht bei mir nicht, also, weil ich, und jetzt muss ich eigentlich zu der Sache kommen, ist, ich bin mit dem Fallschirm abgestürzt. Was bist du abgestürzt, wovon? Mit dem Fallschirm bin ich abgestürzt. Ach, du bist mit dem Fallschirm abgestürzt? Ja, genau. Aus welcher Höhe? Aus 4000 Meter Höhe war das, also da Absetzhöhe, so standardmäßig in Deutschland. Aus 4000 Meter Höhe bist du abgestürzt? Und dann reden wir beide noch miteinander? Ja, genau. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich das noch kann. Also. Wie ist denn das möglich? Wie, der ist überhaupt nicht aufgegangen, der Fallschirm? Doch, doch. Also zum Teil halt. Und das Problem war, ich hatte bis dato, bis zu diesem Sprung, und das war am 8.9.99, also schon jetzt eine Zeit lang her, da bin ich gesprungen und habe dann so eine andere Art Fliegen versucht, wie man dann so sagt. Und habe die Zeit verpennt, schlicht und ergreifend. Das heißt, ich habe erst in 300 Meter Höhe gemerkt, dass ich zu tief bin. Ach so, du hast ihn zu spät gezogen. Genau. Und dann gibt es so eine Art Öffnungsautomat, so ein Zeitpress nennt sich das, und der hat bei 220 Meter die Reserve gefeuert, wenn man so eine gewisse Geschwindigkeit noch fällt, soll halt 18 Meter pro Sekunde so. Und ja, dann habe ich die Hauptkappe gezogen, war in dieser Höhe noch zu schnell, und dann kam die Reserve dazu. Ja. Und da so eine Fallschirme so eine Eigendynamik haben, habe ich dann die Hauptkappe abgetrennt. Da kann man so einen Abwurfmechanismus, wie man es vom Möllemann kennt, sage ich jetzt mal, wie der sich das nun da fabriziert hatte. Und dann ist die Reserve aber nicht richtig aufgegangen. Das heißt, die war eingedreht, wie unter so einer Schaukel war ich da eingedreht, und die Kappe war so eingeschlagen. Ja. Und dann bin ich so, ja, spiralförmig 5 Sekunden lang, ja, dann später aufgeschlagen. Also die Reserve ist nicht ganz aufgegangen? Ja. Aber du hast den Hauptschirm dann, wenn auch verspätet, gezogen. Genau, das war so fast zeitgleich fast sozusagen. Aber eben letztendlich alles viel zu spät. Natürlich alles. Und wie bist du dann aufgeschlagen? Ja, man mutmaßt so. Also die Leute, die das vom Springen her da so kennen, die haben gesagt, es hat sich geändert, wenn so ein Jet über den Platz fliegt. Das heißt, es ist erstmal tierisch laut und Auf ein Feld, auf eine Wiese? Genau, auf eine Rasenfläche, die da so recht üppig vorhanden ja. war. Ja, so. Wie schwer verletzt warst du? Also ich hatte beim Aufprall ist gleich Helle und Speiche gebrochen. Also ich habe mich versucht so seitlich, weil man so gesprungen kam. Ich da war in Helle und Speiche war direkt durch, aber immer noch so viel Druck, dass mein Becken gering. Also das heißt, das linke Hüftgelenk war gerissen, vorne war der Schambein gebrochen und hinten war das Osakrum. Das ist so dieser Bereich, wo die Nerven in die Beine runtergehen. Das heißt, aus der Wirbelsäule in die Beine runtergehen. Das war auch hochkant durchgebrochen. Und dann bin ich wollte ich aufstehen, habe mich auf diesen... Ach so, du warst gar nicht bewusstlos? Nee. Das hast du alles bei Bewusstsein miterlebt, auch diesen Aufprall. Ja, natürlich, klar. Was heißt natürlich, aber... Ja, was heißt natürlich, ja. für mich war es halt so. Das heißt, diese. Du bist doch aufgestanden und bist wahrscheinlich wieder zusammengesackt, ne? Ja, erstmal waren es ja diese 5 Sekunden, wo ich gemerkt habe, die Bäume kommen immer näher und so, gleich kracht es so. Und dann, wie gesagt, der aufgeklatscht, dann habe ich den Arm gesehen, der hat so ein zweites Ellbogengelenk gehabt, bloß im Unterarmbereich sozusagen nach außen. Und wollte dann aufstehen und dachte so, oh Mensch Mario, du bist gerade abgestürzt, wenn das alles ist, dann kannst du vom Glück reden. So, dann wollte ich aufstehen und dann habe ich mich schreiend liegen geblieben. Aber da kamen die anderen schon zur Hilfe, die hätten das mitbekommen. Ja, genau. Ja. Welche Folgeschäden hast du davon getragen? Ich bin schwerbehindert jetzt, 40%, wobei mir sagt man, dann sieht es mir nicht an. Was für eine Schwerbehinderung ist das? Durch diese Nervenschädigung, das heißt, mein linkes Bein ist so nervengeschädigt und ich bin noch Morphium-Patient. Also ich nehme seit 8 Jahren Morphium. Weil du so starke Schmerzen hast und du musst die nehmen. Weil nämlich durch diesen Bruch im Rücken oder in diesem Sacrum ist ein Knochensplitter direkt durch den Nervenstrang durchgegangen. Deswegen haben die mich auch im Krankenhaus 5 Tage nicht ohne zu operieren liegen gelassen, weil sie nicht wussten, wie sie es machen sollten und so weiter. Kannst du dich dann bewegen oder sitzt du im Rollstuhl? Nee, ich kann mich bewegen. Du kannst ganz normal gehen? Ja. Hast du so eine Morphium-Pumpe oder nimmst du das immer ein? Tablettenform. Das ja. Über einen so langen Zeitraum. Ja, ja. Hat das krasse Nebenwirkungen, wenn man über einen so langen Zeitraum, du sagst, das war 1998, oder wann? 99. 99. Wenn man so lange, so starke Tabletten nimmt, hat das eine Nebenwirkung? So die Leberwerte, die sind noch okay, aber es sind so wirklich so Begleiterscheinungen wie, und so banal es sich andererseits anhört, man kriegt Verstopfung, das heißt, also übelster Sorte. Und das ist schon eklig genug so. Und es hält nicht wirklich die Schmerzen ein. Es macht eigentlich wirklich fast breit im Kopf, sage ich jetzt mal so. Ja, ich wollte gerade fragen, sind die Schmerzen dann dadurch komplett weg? Nein. Nee. Es ist mehr die Gleichgültigkeit über die Schmerzen. Ach so. Ist das so, dass man dann immer mehr Morphium braucht, um diese Gleichgültigkeit zu bekommen? Oder reicht immer die gleiche Dosis? Ja, es gibt ja so, man sagt, man soll dem Körper dieses Schmerzmuster nehmen, dass er nicht immer wieder in diesen Schmerzrhythmus reinfällt. Aber ich habe jetzt über die Jahre immer erhöht, also daher ist das... Ja, also, du warst vorher ein ganz, ganz gesunder junger Mann. Allerdings, ja. Und bist jetzt eben sehr angeschlagen danach. Ja. Und bist aber mit deinem Leben davon gekommen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Warst du zu dem Zeitpunkt ein erfahrener Fallschirmspringer? Wie man das so immer sagen kann, ne? Wie viele Sprünge hattest du schon gemacht? 500 hatte ich bis dato... Ich habe keine Ahnung, aber für mich klingt das schon recht viel, 500. Das ist nicht wenig, ja. Aber es gibt Leute, die haben 25.000. Also wenn man dann so man kann es exzessiv betreiben. Ja, okay. So. Wie erklärst du dir das, dass du die Zeit vergessen hast, das Ding zu ziehen? Ja, eine gewisse Euphorie war da. Über diese andere Art, also Headdown nennt sich das dann, als Kopfüber quasi war das alles. Und das Problem war, wenn man Headdown fällt, verkürzt sich die Freifallzeit um 20 Sekunden. So. Und das sind genau die 20 Sekunden gewesen, die ich so für diese innere Uhr wegen verpasst habe. Ach so, verstehe. Das ist also nicht so ein normaler Sprung, man wie vom 5-10-Meter-Brett springen, einfach so runterplumpsen lassen, sondern du hast so nur so eine Rolle gemacht. Ja, immer auf dem Kopf stehen quasi. Und dabei ist die Fallgeschwindigkeit halt um 100 km/h höher. Diese wenigen Sekunden, als du kapiert hast, ich habe zu spät gezogen, und das könnte jetzt eventuell tödlich ausgehen. Was ist da in dir vorgegangen? Kannst du dich daran erinnern? Ja, doch, das kann ich eigentlich so sehr gut erinnern. Aber das ist, weil es, wie wir es auch sagen, 5 Sekunden. Sicherlich ist es einerseits viel, auf der Herzzeit ist es viel, sage ich mal, 5 Sekunden. Aber da war es mir dann entschieden zu wenig. Und wirklich dieses Wort Scheiße heißt, was passiert dir jetzt? Ja. Und ich habe dann so im Augenwinkel, also ich habe immer versucht, die Kappe zu retten, das heißt irgendwie mich auszudrehen, versuchen, das Ding dann wieder so aufzupumpen, das ist halt... Achso, du warst mit den Dingen beschäftigt, da waren nicht so philosophische Gedanken, ich schließe jetzt in meinem Leben ab oder so, sowas nicht. Nee, ich war bis zuletzt damit beschäftigt. Du warst beschäftigt, ja. Und dann habe ich die Baumwipfel so gesehen, die so am Horizont und in der Höhe mit der Geschwindigkeit, da wusste ich genau, jetzt kracht's gleich ganz mit. Dann hat sich dein Leben danach radikal verändert. Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ja, und jetzt kommt zum Anfang halt auch wegen Meister vom Himmel gefallen. Ich bin Steinmetz- und Steinbildhauermeister. Ah ja. Und just ab dem Tag war es dann Schluss mit lustig. Also da bin ich, wie gesagt, schwerbehindert geschrieben worden mit diesen 40%, die mir ja so nichts bringen, aber da geht es ja auch nicht um. Das heißt, diesen Beruf, der auch körperlich anstrengend ist, kannst du nicht ausüben? Genau, und das war die Konsequenz daraus. Was machst du heute? Bist du berentet oder... Ich habe eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen gehabt. Oh, das war der. Und die zahlt auch bei einem solchen Unfall? Genau, die war auch explizit dafür teurer abgeschlossen. Ach so. Und du bist finanziell dadurch versorgt oder ist es knapp? Ja, knapp, würde ich sagen. Also ja. Ich kann das auch ruhig sagen, ich kriege 850 Euro sind das in etwa. Mhm. Aber ich bekomme keine weitere staatliche Unterstützung, was für mich auch okay ist insofern. Aber ich muss mich selber krankenversichern. Mhm. Und alle anderen Sachen, wenn ich dann Miete und Ähnliches abziehe, da bleibt dann wirklich nicht mehr viel übrig. Nee, da bleibt wirklich nicht mehr viel übrig. Wenn du dich auch noch privat versichern musst, krankenversichern musst. Ja. Wie haben sich deine privaten Verhältnisse geändert? Warst du zum Zeitpunkt des Sprungs in einer Beziehung? Ja, da war ich in einer Beziehung. Und wie war das danach dann? Ich selber auch gesprungen, aber letztlich ist es dann so, auch dieser Person ist ein Unfall passiert und durch Fallschirmspringen. Mhm. Und dann waren da zwei Personen, die Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchten, beide, konnten es aber beide nicht geben. Und aufgrund dieser Situation ist das irgendwie auseinandergebrochen. Ach, wie kurios, dann hat deine Freundin auch einen Unfall gehabt beim Springen? Genau. Kurz darauf dann bald schon? Ja, später. Ach, und auch ganz kurios, mit Fuß abgerissen und so und ganz üble Sache. Wie sieht es heute aus? Bist du in einer Partnerschaft? Nein, seit so 30 Jahren nicht mehr. Mhm. Was auch die Schwierigkeit war durch diese, ich krieg so Schmerzschubattacken, wie man das auch mal nennen mag. Mhm. Und dann, ja, Decke über den Kopf und am besten nichts mehr machen und nichts mehr sehen. Und das ist natürlich schwierig, was ich auch nachvollziehen kann für den Partner dann. Ne? Ja klar, natürlich, ja. Ja. Da läuft dann wieder einer aus der Spur, man ist vielleicht auch gereizter, als Im Umstand nötig wäre. Ja. Hast du das irgendwann bereut, dass du dir gesagt hast, Mann, hätte ich bloß nicht mit diesem Sport angefangen? Zwischenzeitlich ja. Irgendwo ja. Andererseits, der Sport ist schön und die Technik, die funktioniert. Ich habe einen Fehler gemacht, definitiv. Mhm. Ich würde gerne dich fragen, du hast gerade das Stichwort sogar gebracht, Stichwort Jürgen Möllemann. Wie hast du denn als Fachmann, sage ich jetzt mal so, diesen Fall gesehen? War das eine Selbsttötung? Das war Suizid auf jeden Fall. Das war Suizid. Ja, also du meinst nicht, dass da jemand manipuliert hat an dem Schirm? Geht nicht. Ich kenne die Technik ja. Und wenn da jemand manipuliert, dann ist es so offensichtlich, als wenn du einen Spiegel einschmeißt. Mhm. Da brauchst du dich nicht groß, weil das sind blanke sag mal Kabel, die gezogen werden, wenn man so eine Reserve abtrennt und dieser Cypress, den muss man auslassen. Ja, und man sagt ja, dass Jürgen Möllemann ein sehr, sehr erfahrener Fallschirmspringer war und wusste, was geht und wie es geht. Er wusste zumindest, wie es funktioniert alles. Na gut, es gibt Leute, die fahren 30 Jahre Auto und können es noch nicht. Ne? Ja, so. Klar. Ja. Wie er so sein, aber es, ja, um Wissen drüber hinweg, er wusste um die Technik und er wusste auch, worum es geht. Also er ist jetzt nicht hier nur zweimal im Jahr oder so gesprungen. Ja, war interessant von deiner Seite, von deiner Warte aus die Beurteilung auch nochmal so zu hören. Ist auch im Kreise dieser Springer so offenkundig so, ne? Lieber Mario, ich freue mich, dass wir haben reden können miteinander. Ich auch, ja. Wünsche dir von Herzen, dass es dir einigermaßen gut geht weiter oder noch besser geht. Ja, Dito, das kann ich nur erwidern. Also ich bin zufrieden. Ich möchte mich, also ich kann gehen. Das ist ja schon mal eine Sache. Wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen müsste, was wäre das für mich? Ja, klar. Ja, genau. Man muss es immer so sehen. Man muss es vielleicht nicht vom Besten aus beurteilen, sondern was hätte passieren können. Ne? Genau. Und dann kann man auch zufriedener und froher sein mit dem, was dann gekommen ist. Auf jeden Fall. Denke ich auch, dass das so der für mich günstigere Ausgang ist. Auf jeden Fall. Genau. Lieber Maja, alles Gute von Herzen. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, Dito, dir auch. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Peter. Peter ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Tomia. Ja, hallo Peter. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Über was sprechen wir? Ja, meine Frau ist schwer erkrankt. Mhm. Kreuzfeld-Jakob. Ein Kreuzfeld-Jakob. Diese Erkrankung war groß im Gespräch vor einigen Jahren, als es um den sogenannten Rinderwahnsinn ging. Ja, sie ist wenig erforscht. Man vermutet es, dass es Rinderwahnsinn ist. Ja, und jetzt ist so. Diese Krankheit, ist das ganze Phänomen, alles ist wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Das ist eine äußerst schlimme und schwere Erkrankung. Ja. Wie lange ist deine Frau schon daran erkrankt? Ja, das fing an. Das fing an im Sommer noch bei schönem Wetter. Wir sitzen. Ach, in diesem Jahr? In diesem Jahr. Ja. Wir sitzen immer bei schönem Wetter draußen im Garten. Mhm. Und wie alle Frauen hat sie früher drei Sachen auf einmal gemacht. Ja. Mhm. Und zu der Zeit, da hat sie vieles vergessen. hat, da musste ich sie dran erinnern, du wolltest doch dies noch machen und jenes noch machen. Mhm. Ja, ja, ja, und dann hat sie es gemacht. Mhm. Dann hat sie draußen und drin Sachen genommen, von einer Stelle auf die andere gelegt und dann wieder dahin gelegt. Mhm. Dann war sie beim Hausarzt, hat sie zum Nervenarzt überwiesen. Der Nervenarzt hat sie in die Uniklinik überwiesen. Mhm. Da hat sie 3 Wochen gelegen. Die haben sie von vorn bis hinten untersucht. Mhm. Und hat sich festgestellt, sie können nichts machen. Hat man denn dann sofort schon die Diagnose gestellt, das ist Creutzfeldt-Jakob? Ja, wie gesagt, die Krankheit ist wenig erforscht, man vermutet es. Man vermutet es, ja. Denn man könnte ja im ersten Moment auch denken, das ist Altersdemenz, ja. Oder Alzheimer-Anzeichen, ich weiß es nicht, ich sag's mal so, wenn jemand solche Symptome zeigt, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, aber es ist so. Ja. Also man hat dann nach diesen einigen Wochen in der Uniklinik schon gesagt, das ist diese Krankheit. Ja. Hat man gesagt. Hm. Wie geht es deiner Frau heute, nach einigen Monaten? Sie können praktisch nichts machen. Es ist ein reiner Pflegefall. Inzwischen hat sie einen Behindertenausweis 100%. Mhm. Gehbehindert, außergewöhnlich, gehbehindert, pflegebedürftig, hilfsbedürftig. Ja. Ist sie bei dir zu Hause oder in einem Heim? Im Heim kann sie nichts für sie machen, mhm. Weil sie ein reiner Pflegefall ist. Ja, also kümmerst du dich um deine Frau? Ja. Wahrscheinlich mit Hilfe eines Pflegedienstes? Mit Hilfe, ja. Ich habe eine Ausländerin. Mhm. Diese Erkrankung ist so erschreckend und so furchtbar, ja. Weil ich glaube, wenn man es mal ganz laienhaft ausdrückt, dass das Gehirn zerfällt immer mehr. Das Gehirn ist, das ganze Nervensystem ist lahmgelegt. Mhm. Sieht zwar alles, aber kann nicht koordinieren. Erkennt sie dich denn noch? Sie erkennt mich noch. Ja, ich vermute es, dass sie mich erkennt. Kann sie sprechen? Nein. Nein. Sie kann praktisch nichts mehr. Ja. Sie kann, wenn sie im Sessel sitzt, muss man sie aufrichten, mhm. hochziehen. Sie kann kaum stehen. Laufen, man muss sie ziehen oder schieben. Mhm. Ja? Wir haben die Schlafräume oben, mhm. im 11. Stock. Ja. Es ist eine gewendelte Treppe, ja. Also U-förmig. Ja? Mhm. Und ich habe verschiedene Firmen hier gehabt für einen Treppenlift. Mhm. Kostet um die 10.000 Mark. Wahnsinn. Euro wahrscheinlich, ne? Was? 10.000 Euro. Euro, ja. Sehr teure Angelegenheit, ja. Ja. Könnt ihr euch nicht leisten? Doch. Ja, was heißt leisten? Ich leiste es mir. Mhm. In Urlaub können wir nicht mehr fahren. Wie alt ist deine Frau, Peter? Die ist 8 Jahre jünger als ich. 8 Jahre jünger. Und war bis zum Sommer eine gesunde Frau? Sie war, ja, fast gesunde Frau. Ja, das heißt, das ist ja für dich jetzt auch ein immenser Schicksalsschlag, mit dem du konfrontiert bist. Das ist es. Und vielleicht sogar für die Angehörigen noch schlimmer als für den Patienten selbst, da man ja nicht weiß, was der Patient überhaupt noch wahrnimmt. Ja. Das heißt, du musst jetzt mit ansehen, wie deine Frau immer mehr verfällt, quasi. Ja. Und es gibt keine Möglichkeit, keine Hilfe, keine Medikamente, gar nichts. Es gibt keine Hilfe. Man kann nur pflegen und versuchen, wenn sie Schmerzen hat, ihr die Schmerzen zu nehmen, aber sonst kann man nichts machen. Ja, wir hatten telefoniert, da gibt es an der Uniklinik Göttingen, gibt es einen Arbeitskreis, der sich mit der Erforschung dieser Krankheit beschäftigt. Der war innerhalb von 2 Stunden nach dem Anruf, war der hier. Ah ja, also ist für die natürlich dann auch wieder ein interessanter Fall in dem Sinn, dass sie sich mit... Ein interessanter Fall, ja. Mhm. Das war wahrscheinlich auch der Anlass für ihn, so übereilt herzukommen. Mhm. Da hat sich meine Frau angesehen, mhm. und noch eine Blutprobe genommen, mhm. und hat uns anschließend eine Broschüre geschickt. Mhm. Und der längste Fall, bei dem es gedauert hat bis zum Ableben, waren 17 Monate, der nächste 12 Monate. Mhm. Und es gibt praktisch keine Hilfe. Das heißt, du bist wirklich knallhart damit konfrontiert, dass deine Frau vor deinen Augen wird wegsterben. Ja. Wie gehst du damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Ich versuche ihr das Leben noch einigermaßen schön zu gestalten. Es werden ihre Lieblingsspeisen gekocht. Sie kann auch essen. Ja. Sie kann auch essen und also kauen und essen. Das ist das Einzige, was sie überhaupt noch kann. Gibt sie Zeichen, wenn sie Hunger hat? Kann sie das signalisieren? Sie kann hin und wieder noch lächeln. Hast du das Gefühl, dass deine Frau, so wie du sie, wie viele Jahre seid ihr verheiratet? 44 Jahre. Nee, 54. 44 Jahre. 44 Jahre. Dass deine Frau, die du 44 Jahre kennst, dass die sich jetzt eigentlich schon allmählich von dir verabschiedet, dass das gar nicht mehr so deine Frau ist? Ja. Ich vermute es. Sie kann sich diesbezüglich nicht mehr äußern. Gab es denn eigentlich so in den ersten Wochen noch so Phasen, wo ihr selbst klar wurde, dass sie eine so schwere Erkrankung hat? Wo sie das noch verstanden hat? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich ahne es. Ja, das stelle ich mir so schlimm vor, wenn man eine solche Erkrankung hat, in der Übergangszeit, wo man vielleicht immer noch helle Momente hat, wo man es dann vielleicht für ein paar Minuten versteht, was man vielleicht hat, dass es sehr dramatisch ist. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter habe ich noch. Du sagst das wohl mit so einem schweren Herzen? Ja, eine andere Tochter, die ist vor 5 Jahren gestorben. Mit 35 Jahren. Und kümmert sich diese Tochter auch ein bisschen mit um euch, die da ist und lebt? Ja. Ja, kümmert die sich mit um die Mutter und um dich? Ja, ja. Das schon. Du bist sehr traurig, ne? Das ist sehr traurig, ja. Sehr, ja. Wie werdet ihr Weihnachten jetzt verbringen? Ja, Weihnachten fällt praktisch aus. Sie versteht es ja auch gar nicht, wahrscheinlich gar nicht mehr, dass es Weihnachten ist und... Ja, wir haben beim Essen, also sie muss ja gefüttert werden, wir haben beim Essen eine Kerze brennen, so mit so einem kleinen Tannenbäumchen. Aber, und spielen auch Weihnachtslieder. Aber, sie äußert sich kaum dazu. Höchstens mal durch ein Lächeln oder... Hast du das Gefühl, ich meine, du bist ja nur auch schon 71 Jahre alt, dass dich die ganze Situation so überfordert, dass du das gar nicht schaffst alles? Ja, sicher. Sicher. Wenn man praktisch jeden Tag damit rechnen muss. Ja. Und wir hoffen, dass wir so Ostern noch haben. Also es ist fast unwahrscheinlich. Und wenn man so nah an einem so schwer kranken Menschen ist, nimmt man ja auch alles wahr. Ja. Was dann gleich wieder schlechter ist als am Tag vorher und so weiter. Ja, und da habe ich den Eindruck, dass es sich von Tag zu Tag verschlechtert. Hast du denn neben der Tochter noch ein paar andere Menschen, die dir so seelisch etwas beistehen, mit denen du dich auch aussprechen kannst? Ja, du zum Beispiel. Ich habe kaum Verwandtschaft, also die nächste Verwandtschaft stammt von den Großeltern ab. Ja. Also Cousins, Cousinen. Und die wohnen weit weg. Also du bist relativ alleine mit der Situation. Ich bin relativ alleine. Mhm. Gut, ich habe einen kleinen Freundeskreis. Mhm. Aber die sind auch mehr mit sich selbst beschäftigt in dieser Beziehung. Ja. Die Situation tut mir sehr, sehr leid, die es jetzt bei euch gibt. Mir tut die Krankheit deiner Frau sehr leid und die Lage für euch beide. Ja. Und finde es schön, was du gesagt hast gerade, dass du sagtest, ich will ihr die Zeit, die sie noch hat, ich will es ihr schön machen noch. Ja, wir hatten uns noch sehr viel vorgenommen. Sie ist aus meinem Alter. Ich bin seit einigen Jahren Rentner. Mhm. Und gut, wir haben einige Reisen gemacht, aber wir hatten noch viel vor. Mhm. Ja? Mhm. Und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Bist du denn wenigstens körperlich gesund und fit? So einigermaßen, am Alter entsprechend, ja. Ja, ja. Ich finde, das ist einen großen Dienst, den du deiner Frau noch erweisen kannst. Und ja, wenn du sagst, dass ich ihr zur Seite stehe, so gut ich kann und das schön, ihr es so schön mache, wie es irgendwie geht. Ja. Das finde ich sehr, sehr toll. Sehr toll, dass du es machst. Ja. Und habe da großen Respekt vor. Ja, Domian. Lieber Peter. Du darfst deine Zeit auch nicht länger in Anspruch nehmen. Du hast noch weitere Anrufe zu erwarten. Sehr nett, dass du das sagst. Ich würde dir aber sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, vielleicht gibt es ja noch eine Idee, die ihr beide vielleicht entwickeln könnt, dass da doch noch jemand vorbeikommt bei euch, bei dir, der dir so ein bisschen hilft. Ich glaube kaum, dass mir das helfen wird. Möchtest du kein Gespräch weiter? Ich möchte kein Gespräch weiter. Okay, das respektiere ich. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Kraft, Peter. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Äh, 0800 220 5050, unsere Nummer. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Josef und Josef ist 19 Jahre alt. Hallo Josef. Hallo. Hallo Josef. Ich bin ganz erstaunt, dass du mit 19 Jahren den schönen Namen Josef trägst. Das ist ungewöhnlich. Ja. Meine Eltern wollten das haben. Ja, das ist ungewöhnlich. Ich finde es schön. Ich finde ihn einen tollen Namen. Ein sehr alter Name, aber ein schöner Name. Dankeschön. Ja. Ja, und zwar, es geht wegen meiner Freundin. Was ist mit... Also Ex-Freundin, besser gesagt. Ja, was ist da los? Ja, jetzt vor kurzem hat sie mir erzählt, dass ich jetzt auf einmal ein Kind von ihr habe. Sie ist deine Ex-Freundin? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Wie lange seid ihr getrennt jetzt schon? 6 Monate. 6 Monate. Und wie lange wart ihr zusammen? Wir waren nur 2,5 Jahre ungefähr zusammen. Wie? 2,5. 2,5 Monate nur? Ja, nein, Jahre. Ach, Jahre, 2,5 Jahre. Ja, ungefähr. So, 6 Monate getrennt und da habt ihr nichts voneinander gehört? Nein, da habe ich nichts von ihr gehört. Und da habe ich sie letztens hier bei uns im Pennymarkt gesehen. Und sie meinte zu mir, ja, die hat ein Kind von mir und so. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das glauben soll oder nicht. Sie meinte... Moment, weil sie trefft euch im Pennymarkt und da sagt die ganz einfach, hey, ich habe ein Kind von dir? Ja, genau. 6 Monate getrennt. Ja. Könnte so eben hinkommen, ne? Ja, und dann meinte sie zu mir, wenn ich nicht glaube, dann soll ich zu ihrer Eltern gehen. Mein Kind ist da, ich kann ihn sehen. Aber ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie ich das meinen Eltern erklären soll. Aber du bist dann hingegangen und hast das Kind dir angeguckt? Nein. Nein? Warum nicht, ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich will das jetzt meinen Eltern erklären, aber ich weiß nicht, wie. Also es kann sein, du hast hin und her gerechnet, das kann sein, dass du der Vater bist. Ja, das könnte sein. Also kurz bevor ich Schluss hatte. Ja. Also 2 Monate davor hatte ich noch Sex mit der. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt deswegen macht sie mir den Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich mein Kind ist oder nicht. Ja, also ihr habt nicht verhütet, du hast keine Kondome benutzt? Na, ehrlich gesagt nicht. Nee. So, und jetzt hat sie gesagt, da ist ein Kind. Ja. Und du hast dich noch nicht getraut, da hinzugehen, das Kind anzugucken. Ja, genau. Und aber jetzt, ich muss jetzt dahin, aber davor will ich mit meinen Eltern reden, dass sie mitkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das meinen Eltern erklären soll. Wie sind deine Eltern denn so drauf? Sind die eher krass und streng? Nein, die sind eigentlich cool drauf, aber Ich weiß es nicht über ihr Kind, weil sie kennen ja meine Ex-Freundin. Ja, und sie? Sie meinten immer zu mir, sie ist nicht korrekt und hat die Finger von ihr und so. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie ich erklären soll, dass ich von ihr ein Kind habe. Ja, Josef, indem du deinen Eltern das genau so klar erzählst, wie du es mir jetzt in ein paar Minuten erzählt hast. Ja, was willst du da groß rumlabern? Dann erzähl die Geschichte genauso, wie du sie mir erzählt hast, dass du sie im Supermarkt gesehen hast und sie das gesagt hat. So. Ja, ich weiß nicht. Also. Ja, aber was willst du denn machen? Was willst du denn da groß? Du kannst aber keine großartigen Lügengebäude aufbauen. Ja. So. Ja, also so, meine Eltern sind eigentlich cool drauf, aber sind ja, bei uns Moslem ist das jetzt sehr anders, ne? Deswegen. Bitte? Bei uns Moslem ist das anders. Ach so, verstehe. Verstehe. Deswegen. Verstehe. Ja. Was hast du dir denn bisher so ausgedacht, wie du es machen könntest eventuell? Hast du eine Idee? Ja, ich habe mir gedacht, ich dachte mir erstmal jetzt Vatertest zu machen. Mhm. Und wenn das wirklich mein Kind ist, dann sagt das meine Mutter, dass er meine Eltern sagen. Ja. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll jetzt. Ja, geh doch erstmal hin zu dem Mädchen und guck dir das Kind mal an. Meinen Sie? Meine ich schon, ja, klar. Also wenn die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß ist, dass du der Vater sein könntest, würde ich da schon mal hingehen. So, und ja. Dann ist das natürlich die Frage jetzt, ob man das wirklich offiziell abklärt, wenn du ernsthafte Zweifel hast, ob du der Vater bist, dann müsste es abgeklärt werden, ja. Und dann läuft der ganze Weg. Da musst du halt auch dazu stehen. Das hast du ja letztendlich auch zu verantworten. Du hast ja, das ist ja nicht das Problem. Natürlich stehe ich dafür. Das ist ja aus meinem Fleisch und Blut. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, gehen wir mal davon aus, dass das wirklich dein Kind ist. Das bringt jetzt dein junges Leben durcheinander, ist mir schon klar. Aber irgendwie bringt es einem doch auch ein gewisses Gefühl, ne? Oder? Ja. Aber ich weiß, das ist. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Die Situation bei mir ist ganz schwer, weil meine Familie ist ja Moslem. Mhm. Ja, und ich weiß jetzt nicht gar nicht, wie die reagieren soll, deswegen. Ja. Ja, okay. Deswegen davor habe ich Angst. Dann mach doch erstmal den Schritt, dass du erstmal alleine mit dem Mädel dich triffst und auch das Kind mal anguckst und erstmal redest. So. Und wenn du dann ernsthafte Bedenken hast, und dann wird das halt besprochen mit dem Mädel, und dann muss man halt sehen, wie man das dann beweist, dass du der Vater bist. Und wenn du es hundertprozentig weißt, dann erzählst du es deinen Eltern. Ja, okay. Ja. Und, ja, okay, weil ich wollte mich öfters bei ihm melden, aber ich bekam nicht dran und so. Ja. Ja, weil du musst ja jetzt irgendwas machen. Du kannst ja jetzt nicht weglaufen. Ja. Als die dich getroffen hat, hat die das dir vorwurfsvoll gesagt oder einfach so nebenbei? Hier, ey, übrigens ist dein Kind. Nein, die hat mir das gesagt. Die meinte angeblich zu mir, die hat mich gesucht und so, obwohl sie weiß, wo ich wohne. Ja. Ja, und sie meinte dann zu mir, sie hat mich gesucht und hat mich angerufen. Da gebe ich ein bisschen recht, ich habe jetzt eine neue Nummer. Ja. Ja, und sie wollte mir das schon lange sagen, aber ich glaube, vor 6 Monate lang hat sie mich schon lange getroffen, weil sie weiß immer, wo ich abhänge und so. Ah, verstehe. Also du bist ein bisschen misstrauisch in der ganzen Sache. Was ich auch gut fände, da gebe ich dir gleich mal noch eine Adresse an die Hand. Dass du mal zu einer Beratungsstelle gehst, die sich gerade auch mit solchen Problemen beschäftigt. Da kannst du dich sehr kompetent und sehr fachkundig beraten lassen von Leuten. Oh. Das würde jetzt so gehen, dass du auflegst und du wirst von meiner Mitarbeiterin, der Magdalena, zurückgerufen, und dann geben wir dir da mal ein paar Adressen an die Hand. Da kannst du dich sehr gut und sehr schlau machen. Ja, okay. Und darf ich dann zuletzt jemanden grüßen? Ja, okay. Raus damit. Ja, ich grüße meinen Jungs aus Dortmund-Nordstadt, Christian, Easy, Pierre. Ja. Und meine Ex-Freund wollte ich sagen, aber geht ja nicht. Okay. Josef, du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter. Ach, wir machen weiter mit Renate. Und Renate ist 59. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen, Domian. Renate, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, ich dachte eigentlich, ich hätte ein Riesenproblem, aber nachdem ich den Herrn mit 71 gehört habe, habe ich, glaube ich, ein kleines. Dann lass uns über das Problem reden, was du als klein ansiehst. Auch das ist ein Problem. Also... ist es auch wert, darüber zu sprechen. Danke. Also, ich wohne mit meiner Mutter, das heißt, mit meinen Eltern haben wir hier im Haus gewohnt. Die sind zu uns gezogen vor 31 Jahren. Mein Vater ist inzwischen verstorben. Mhm. Und seit den letzten anderthalb Jahren trinkt meine Mutter. Wie alt ist die? Mit 80. Mit 80. In den letzten anderthalb Jahren erst? Ja. Und vorher eine ganz, ganz normale ältere Dame, die... Ja, nee, sie hat sich immer gerne ihr Glas Wein, ihr Glas Bier getrunken, ja, auch auf Feiern mal ein bisschen mehr. Ja, das ist ja auch nicht so. Aber nicht, dass es zu solchen Abstürzen gekommen ist. Wie? Also sie ist jetzt 80 Jahre alt? Richtig. Und wie viel trinkt sie jetzt? Ja, also wenn sie einen Kasten Bier hat, ist der in anderthalb Tag leer. Und dazu gibt es dann Sekt und wie gesagt, es gibt dann ganz fürchterliche Abstürze. Wie sehen diese Abstürze aus? Das ist vom Unterschied. Also es gibt so drei Stufen. Mhm. In der ersten Stufe sind wir plötzlich wieder gut drauf und ist sie so, als wenn sie alles kann. Ich kann noch kochen, ich kann alles, heißer, ich bin da. Mhm. Dann kommt meistens dieses, dass sie dann auch mal böse wird. Mhm. Richtig, richtig böse. Mhm. Und die meiste Zeit mit mir, hauptsächlich mit mir. Also auch verletzend? Ja. Ja. Du willst nur mein Geld, du willst mich ins Altenheim bringen, du tust sowieso nichts für mich und ich kann sie ruhig zum Essen rufen, sie kommt nicht. Also ich muss sagen, sie war früher eine Mutter, die auch bei uns mitgeholfen hat kochen, die auch zu meinen Kindern sehr lieb und nett war, wobei wir beide immer nicht das allerherzlichste Verhältnis hatten. Ah, ja. Mit dem Arm nehmen und so, das gab es ja. Das war immer so mein Vater und der war kriegsbeschädigt und den haben wir, ja, der ist natürlich, ja, nur ich war Papakind. Und dass ich mir das richtig vorstelle, ihr wohnt in so einem Art Zwei-Familienhaus. Ja, richtig. Und die Mama wohnt oben? Unten. Unten und ihr wohnt, und du und dein Mann wohnt, ihr wohnt ja, oben. Ja. Habt ihr noch Kinder im Haus? Ja, im Haus jetzt so nicht mehr. Ja. Unser Sohn studiert, aber er ist dann auch das öftere Mal am Wochenende hier. Ah, ja. Und Enkelkinder und Tochter kommen auch. Und wir haben sich auch damit auseinandergesetzt und haben dann auch schon geschimpft. Oder also dieses Schimpfen geht irgendwo gar nicht. Nee, das geht wahrscheinlich gar nicht. Da macht sie, ja, da macht sie dicht und wird aggressiv. Ne? Ja, aber das muss man natürlich erstmal begreifen. Das muss man begreifen, ja, ist klar. Seit anderthalb Jahren, das ist ja schon... ja, das sind gute anderthalb Jahre. Ja, ja. Ist sie eine sehr unzufriedene, unglückliche Person? Das ist das Problem. Das war sie da gar nicht zu dem Zeitpunkt. Sie hatte noch einen Bekannten, den sie beim Scan Club 60 kennengelernt hat und der auch hier hinkam oder wenn wir in Urlaub waren, auch hier waren, was natürlich für uns auch toll war. Und netter Herr, jünger. Und schon in diesem Zeitraum fing das dann immer mehr an. Wo wir dann gesagt haben, mein Gott, Mensch, jetzt kommt der doch gleich und reißt dich doch vielleicht am Riemen oder leg dich mal hin. Und da war aber noch nicht so viel mit Frechsein. Und dann ist der auch noch gestorben, ganz plötzlich und hast du nicht gesehen. Ach je. Ja. Kann das sein, dass sie dann noch weiter nach unten gestoßen hat? Ja, klar. Ja. Dann hat sie aber sie ist eigentlich so geistig gesund und fit? Nicht mehr jetzt. Es ist einfach so, dass da sich auch so eine Art Alzheimer oder Vergesslichkeit inzwischen mehr eingeschlichen hat. Und so wie man mir gesagt hat, nach jedem Vollrausch wird es wohl auch schlimmer. Ne? Es gibt ja auch diese sogenannte, ich sage es jetzt nur mal so, ich will jetzt keine medizinischen Dinge hier groß vor mir geben, aber so eine Art Altersdepression. Das ist wohl auch da natürlich. Frage, wer sie zu bewegen, zu einem guten Psychiater zu gehen? Ja, ich weiß das nicht. Also das Problem ist das, dass ich mit meinem Hausarzt, wir haben den gleichen Hausarzt, auch schon gesprochen habe, der mir dann sagt, sie ist in einem Alter, wo man da keine Therapie mehr machen kann, dass da nichts mehr hilft und dass ich das hinnehmen muss. Und ich sag mal, mich kann man allerdings im Moment unter den Teppich herschieben. Ja, finde ich eine seltsame Aussage, dass man in dem Alter alles hinnehmen muss. Also das sehe ich nicht so. Finde ich Unsinn. Also wenn der Patient, wenn sie bereit wäre, beispielsweise zu einem Psychiater... Nee, sie trinkt ja nicht. Ja, ja, sie trinkt nicht. Ja. Ist sie denn entsprechend auch sehr abgekapselt, so von allen anderen Leuten? Ja. Das heißt, aber das war sie schon in letzter Zeit so. Hier wollte sie sowieso nicht viel. Und ja, sonst kam wenigstens noch eine Cousine oder zu der ich sie mal gebracht habe. Das geht irgendwo alles nicht mehr. Das kann sein, dass für sie so ja, so eine Lebenssinnlosigkeit sie befallen hat, dass sie denkt, das ist ihr alles egal und ich knall mir die Birne zu, jetzt mal sehr vulgär ausgedrückt, und dann merke ich das nicht mehr so? Das weiß ich nicht. Also mich hat das damals unheimlich aufgeregt oder auch erregt, dass sie das getan hat, obwohl sie da jemanden hatte. Mhm. Wo ich dann auch schon mal gesagt habe, mein Gott, möchtest du den denn jetzt loswerden? Mhm. Ob da schon eine Angst war, dass sie ihn los wird, weiß ich nicht. Mhm. Schwierige Situation. Da ist die alte Mutter, die trinkt und ist starrsinnig, ne? So hast du es ja. Oh ja, ja. Oh, hallo. Was macht man da? Sie geht nicht, sie ist nicht zu einem Arzt, sie ist nicht zu gesehen. Der Arzt kommt, aber dann wird über ihre Rückenschmerzen gesprochen, und immer wenn sie dann sagt, dann, ja, ich hatte ja Schmerzen. Ne? Und der Arzt weiß auch Bescheid, ja, über klar, diesen Alkohol. Ja. Und er sagt, man kann nichts machen, man soll das so laufen lassen. Also nur Leute, die wo man die Symptome auch noch warum jemand trinkt, erkennen kann oder behandeln kann. Ja, behandeln kann, wo derjenige dann auch noch sagt, also mir geht's eben hier so schlecht und ich das verdrängt, da kann man anfassen und ansonsten kann man nicht anfassen. Und wie gesagt, es ist eben so, dann sind die Schlüssel weg, dann wird hier geklopft wie verrückt, wir werden ausgeschimpft, hauptsächlich wie gesagt wieder ich, dass ich ihr die Schlüssel weggenommen habe, weil ich sie ja nur ins Altenheim bringen will. Und hast du Angst, dass ihr irgendwelche Dummheiten macht, mit Feuer zum Beispiel? Ja, natürlich, obwohl das ist jetzt so noch nicht vorgekommen, aber neulich haben sie mir Leute aus dem Dorf wiedergebracht, weil sie nicht mehr wusste, wo sie war. Dann bin ich abends, ich habe die Tür gehört und bin hinter ihr her, da war sie am Weg ins Dorf. Sie geht da immer noch einkaufen, geht auch immer noch selber zur Bank. Das klappt zwar alles manchmal nicht mehr so, aber es gibt eben Tage, wo das ganz gut noch klappt. Wer besorgt ihren Rollator und schießt los. Also, wer besorgt ihr denn die Kästen Bier? Ja, das bestellt sie sich erstens. Und wir hatten einen Nachbarn, der das auch immer mal gerne getan hat. Wir haben ein kleines italienisches Geschäft bei uns im Haus, wo es denn den Prosecco gibt. Wo sie dann auch ein bisschen Schinken und sowas zur Tarnung mitkauft. Und sie geht manchmal einkaufen und kauft noch für die ganze Familie 5 Schnitzel, 5 Rouladen. Und das ist dann so ein Knackpunkt, wo ich immer mit meinem Mann Ärger kriege, wo der sagt, du musst doch gucken, du musst uns das dann kochen, weil das blöde Zeug wird schmeckt. Aber wenn er schon 2 Tage in Tüten im Kühlschrank gelegen hat, Gibt es denn Momente, also wenn sie nicht getrunken hat, wo man so ein bisschen einigermaßen klar mit ihr reden kann? Die gibt es. Wir hatten jetzt 3 gute Tage. Ich zähle immer zwischen gute Tage und schlimme Tage. Wir hatten jetzt 3 gute Tage. Und dann ist es verträglich, dann kann man miteinander leben. Ja, dann kommt sie auch mal rauf zum Essen oder erzählt mir was und wir können uns unterhalten. Ich weiß, dass sie das, was wir besprechen, inzwischen auch anschließend wieder vergisst. Nur Sachen, die sie, glaube ich, ganz, ganz toll behalten will oder was sie geärgert hat, das behält sie. Und ich habe ja auch gesagt, sie ist clever geworden. Sie schließt jetzt ihre Tür zu, wenn sie trinkt, kommt also keiner mehr an sie ran. Ach so, weil sie genau weiß, wie ihr das beurteilt. Es war oft so schlimm, dass sie gar nicht wusste, was Sache ist. Ja, es ist inzwischen auch so, wenn sie viel trinkt, das Wasser kann sie nicht mehr halten. Die Sauberkeit lässt natürlich nach, ist ganz klar. Ich habe jetzt angeleiert, dass wir eventuell zumindest morgens jemanden kriegen, der nach ihr guckt, der mit Waschen, aber der Mensch war da, um überhaupt mal eine Pflegestufe oder was zu beantragen. Ja. Das Problem ist, dass sie dann natürlich da sitzt und sagt, das kann ich erst selber, ne? Ja, wahrscheinlich frisch geföhnt und schick angezogen. Ja, das nicht, also man sah es schon, ne? Ja, ja. Aber das kann ich alle noch. Also das ist jetzt wirklich ein psychologisch-medizinischer Fall, den du da schilderst. Und ich finde, da gehört jetzt auch ein psychologisch-medizinischer Ratschlag her. Ich sag das auch gerade so ein bisschen lustig. nee, das ist nicht lustig. Nicht mehr nein, das ist ganz, das erahne ich schon, dass das sehr belastend, ausgesprochen belastend ist. Ja. Deshalb möchte ich auf jeden Fall, dass die Magdalena jetzt mit dir darüber redet, Renate. Ja. Das ist eine Fachfrau und die wird dir noch eine professionelle Sichtweise sagen können, was man da machen kann, ob man da noch was machen kann. Also ich war schon bei es gibt so von den katholischen Frauen und so gibt es ja auch psychologische Stellen. Mhm. Meine Kinder haben so mit mir geschimpft, bis ich da war. Mhm. Also die meinen das sehr lieb und gut mit mir, ne? Wie, die haben geschimpft, dass du da hingegangen bist? Nein, dass ich dahin gehe. Die haben einen Termin für mich gemacht. Ach so. Und weil ich immer sage, ja, aber, das bin ich. Ich sag dann, ja, mache ich schon, aber nicht, ne? Mhm. Also, und ich habe da auch mit der Frau geredet. Ich habe auch versucht, bei einem Psychologen einen Termin zu kriegen. Das ist aber so, als wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Um da einen Termin zu kriegen? Ja. Mhm. Ja. Ja, wir wollen mal gucken, ob wir für dich vielleicht, also da soll die Magdalena mal nachgucken, eine Beratungsstelle noch findet oder dir einfach mal ihre Meinung sagt. Ja. Ja? Liebe Renate, dann würde ich dich bitten aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Ja, ich bedanke mich. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Tschüss. Und hier ist noch der Sven. Sven ist 30. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Ich habe dich mal vor einer Woche angerufen und habe dir da erzählt gehabt mit meiner Freundin oder mit meiner Verlobten, auch mit meinem Schlaganfall und so. Ja, klar. Dass wir uns getrennt haben. Ja. Und nach deiner Sendung hat sie mich angerufen morgens. Hm. Ich habe meinen LKW genommen, habe ihn abgekuppelt, also habe Sattelaufleger abgelegt und bin dann zu ihr gefahren. Ja. Und sie kam dann raus, also ich bin wieder auf den Schulhof gefahren, sie kam dann raus und ich habe sie gesehen und hat wieder Knack bei uns gemacht. Ach, na das ist ja eine tolle Geschichte. Sie hatte dich dann zufällig hier auch gehört? Ja, sie hat mich gehört und sie hat auch das Beine mitbekommen von mir und ja. Hat dann wehgetan und so. Ja. Ich habe auch sehr gesagt, ich hoffe nur, dass es nur aus Mitleid ist. Dann hat sie immer gesagt, nein, es ist nicht aus Mitleid, weil ich liebe dich auch sehr arg. Das war damals bei uns wieder auf den ersten Blick. Das Prickeln im ganzen Körper, das war wieder da in dem Moment, wo ich auf den Körper gesehen, das ganze Prickeln war wieder da. Verrückt, das habe ich jetzt vergessen. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Wir waren jetzt insgesamt 9 Monate zusammen damals. Ja, ja. Und, das freut mich aber wirklich sehr. War das so ein Zufall, dass sie uns hier gehört hat? Oder ist sie Stammzuschauerin und Zuhörerin? Ganz dummer Zufall war das. Ein ganz blöder Zufall war das. Und hat dich dann gleich erkannt, natürlich an deiner Geschichte, an der Stimme? Klar, hat sie mich erkannt. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie möchte jetzt gern mit mir nach Hause fahren. Und dann habe ich so gesagt, gut, ich hocke dich zu mir in der LKW, wir fahren nach Heilbronn. Wir sind dann auch nach Heilbronn gefahren. Ja. Und auf dem Weg hat sie gemeint gehabt, fahr lieber noch mal rechts hin, ich muss dir noch was sagen. Dann habe ich zurück gesagt, warum? Dann sag ich so, na, ich glaube, wenn ich das jetzt sage, dann schmeißt der LKW irgendwo ins Eck und es gibt einen Unfall. Dann habe ich zurück gesagt, gut, dann fahr ich mal rechts hin. Und dann hat sie mir gesagt, sie ist im 6. Monat schwanger. Und ich habe dann aber auch gesehen gehabt, ich habe schon vorher gefragt gehabt, ich weiß nicht, du bist ein bisschen dicker geworden oder so, aber ich habe sie jetzt mindestens 3 Monate nicht gesehen. Ja, ja. Und Mensch, Sven, das ist eine tolle Nachricht. Das wäre wirklich eine sehr schöne Nachricht. Und das am Ende unserer Sendung heute und am Ende des Sendejahres für uns auch noch. Ganz kurz, was ich noch sage. Ganz schnell, ist die Sendung vorbei. Ich habe mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe ja noch keine Antwort gegeben. Die wollte ich ihr jetzt geben. Dann mach es. Ja. Ja, Sven sagt ja. Sven sagt zu seiner Freundin, wie heißt sie? Tanja. Zu Tanja, ja, wir wollen heiraten. Sven, das finde ich ganz toll. Ich wünsche euch beiden alles Glück der Welt und mach's gut. Schön, dass du angerufen hast nochmal. Ciao. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute und für dieses Jahr von uns in der Technik heute Uwe Petersen. Wir sind wieder da am 7. Januar und ich wünsche euch von ganzem Herzen tolle Weihnachtstage, einen schönen Übergang ins neue Jahr und natürlich ein grandioses und schönes, gesundes Jahr 2008. Macht's gut, alles Gute, ich freue mich auf euch nächstes Jahr. Bis dahin.